Die Gemeinsamkeit gegenpolarer Symptome. Wir sahen bereits bei der Besprechung der Polarität, dass hinter jedem sogenannten Gegensatzpaar eine Einheit steht. Auch eine äußerlich gegenpolare Symptomatik kreist um ein gemeinsames Thema. So ist es kein Widerspruch, wenn wir sowohl bei der Verstopfung als auch beim Durchfall die Aufforderung des Loslassens als zentrales Thema vorfinden werden. Sowohl hinter dem zu niederen als auch hinter dem zu hohen Blutdruck werden wir die Flucht vor Konflikten finden. So wie sich Freude in Lachen und in Tränen äußern kann oder Angst einmal zu Lähmung, ein anderes Mal zur panischen Flucht führt, so hat jedes Thema die Möglichkeit, sich in scheinbar entgegengesetzten Symptomen zu äußern. Zu diesem Thema gehört auch noch der Hinweis, dass eine besonders intensive Form, einen bestimmten Themenbereich zu leben, noch kein Indiz dafür ist, dass der Betreffende mit diesem Thema kein Problem habe oder dieses Thema bewusst wäre. Hohe Aggression heißt nicht, dass der Betreffende keine Angst hat. Und demonstrative Sexualität besagt nicht, dass der Betreffende keine Sexualprobleme hat. Auch hier empfiehlt sich ein polarer Blick. Jedes Extrem deutet mit ziemlicher Sicherheit auf ein Problem hin. Dem Schüchternen wie dem Angeber fehlt es an Selbstsicherheit. Der Feigling und der Draufgänger haben Angst. Problemlosigkeit zeigt sich in der Mitte der Extreme. Ist ein Thema in irgendeiner Weise betont, weist es auf einen problematischen und noch unerlösten Bezug hin. Ein bestimmtes Thema bzw. ein Problem kann sich durch verschiedene Organe und Systeme ausdrücken. Es gibt keine starre Zuordnung, die ein Thema zwingt, ein ganz bestimmtes Symptom als Verwirklichung zu wählen. Durch diese Flexibilität in der Wahl der Formen ergibt sich der gleichzeitige Erfolg und Misserfolg bei der Symptombekämpfung. Zwar lässt sich ein Symptom durchaus funktional besiegen oder sogar präventiv verhindern, doch wählt das entsprechende Problem dann eine andere Form der Verwirklichung, ein Prozess, der als Symptomverschiebung bekannt ist. So kann sich beispielsweise das Problem, dass ein Mensch unter Druck steht, sowohl als Bluthochdruck, als hoher Muskeltonus, als erhöhter Augeninnendruck, Glaukom, als Abszess, als auch in seinem Verhalten andere Menschen unter Druck zu setzen, manifestieren. Zwar hat jede Variante noch eine spezielle Eigenfärbung, doch alle erwähnten Symptome würden das gleiche Grundthema ausdrücken. Wer unter solchen Gesichtspunkten die Krankheitsgeschichte eines Menschen genau betrachtet, wird schnell einen roten Faden finden, der dem Kranken meistens völlig entgangen ist.